Diese Blumen sind wunderschön, doch irgendwie machen sie mir Angst. Ich weiß nicht warum, aber sie haben was vor. Sie haben was vor. Was?